1. Mein Sohn, wird es mein Lehren nicht, sondern beware mein Gebot in deinem Herzen. 2. Denn es I werden dir ein langes Leben, glücklich jar und umfassenden Wohlstand in reichem Maß schenken. 3. Lass lieben true dich niemals verlassen, priege es I dir statt dessen tief einen beware es I in deinem Herzen. 4. De dirch wirst du gunst und einsicht erlingen, die so will Gott als auch den Menschen waldvollig sind. 5. Vertrau von ganzem Herzen auf Jahwe und verlass dich nicht auf dein eigen Einsicht. 6. Denk auf all deinen Wegenen in, und er wird dein Fade ebnen und dich leiten. 7. Halte dich nicht für weiser, sondern furchte Jahwe und made das Bose. 8. Dies wird deinem Körper Gesundheit verleihen und dein Nocken starken. 9. Ere Jahwe mit deinen Besitztumen und mit den Erstlingen all deines Ertrages. 10. Folglich werden sich dein Schönen mit Überfluss füllen und dein Kelter von neuem Wein überströmen. 11. Mein Sohn, verrack Jahwe's Zurechtweisung nicht und lass dich von seiner Strafe nicht entmutigen. 12. Den Jahwe bestraft den erlehrt, so wie ein Vater seinen Sohn zuchtigt und dem gefallen findet. 13. Glücklich ist der Mensch, der Weisheit erlangt, und der Mann, der einzig gewinnt. 14. Denn Erwerb ist wertvoller als Silber und Erguin kostbarer als feinstes Gold. 15. Sie ist kostbarer als Korallen und all den wertvollen Besitztum können nicht gleichkommen. 16. In ihrer rechten Hand holt Sie langes Leben und in ihrer linken Hand befinden sich Reichtum und Ehre. 17. Ihr Wege sind angenehm und all ihr Fade führen zu Wohlstanden Frieden. 18. Sie ist ein Baum des Lebens für Diogenogen, die Sie ergreifen und wären festholt, wird glücklich sein. 19. Jahwe hat die Erde durch Weisheit gegründet und die Himmel durch einzig gefestigt. 20. Durch sein Wissen brachen die Chefen auf, und die Wolken lassen den Tau herabregnen. 21. Mein Sohn, lass Weisheit und Umsicht nicht aus den Augen, sondern beware Sie sorgfältig. 22. Dann werden Sie dir Leben schenken und ein anmutiger Schmuck für deinen Hals sein. 23. Dann wirst du sicher auf deinem Weg gehen und dein Fuss wird nicht stolpen. 24. Wenn du dich hinlegst, brauchst du kein Angst zu haben und dein Schlaf wird angenehm sein. 25. Du brauchst dich weder vor plötzlichem Schrecken noch vor dem Verderben der Gottlosen zu fürchten, wenn es über Sie hereinbricht. 26. Denn Jahwe wird dein Zuversicht sein und deinen Fass darver bewähren, in ein Falle zu geraten. 27. Weige dich nicht, dem bedürftigen Gut zu tun, wenn es in deiner Macht liegt, die zu tun. 28. Sage nicht zu deinem Nächsten, geh und komm wieder, morgen gib ich es dir, wenn du es im Sofort geben konntest. 29. Plain nichts Boses gegen deinen Nächsten, der Argelos und Vertrauensvoll bei dir wohnt. 30. Streite nicht grundlos mit jemandem, wenn dir kein Unrecht getan hat. 31. Benie I den Gewalttätigen nicht und beleidige keinen seiner Wege. 32. Den wer krumm Wege get, ist Jahwe ein Graul, doch mit den Rechtschaffenen pflegto ein Vertrauen besiehen. 33. Der Flatsch Jahwe's liegt auf dem Haus des Gottlosen, aber die Wohnstadt der Frommensegnete. 34. Wenn auf Spotter trifft, verspottet Sie, doch den Demütigen schenkt Neid. 35. Die Weisen werden Erlingen, waren die Toren Schande ernten.